und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Die Highschool geht los und Eve begrüßt die Neue in unserer Podcast-Klasse, Eva. Sie hat den Film Girls Club, Vorsicht Bissig, mitgebracht, auch bekannt als Mean Girls. Lindsay Lohan, Rachel McAdams und Amanda Seyfried begrüßen euch in ihrer Clique. Also stoppt das Lästern und hört gut zu. Plätze haben wir euch natürlich wieder mit reserviert. Selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Sanfte Grüße an euch alle, sanfte Grüße an Eva, die ich heute hier zu Gast habe. Hallo! Hallo, sanfte Grüße, Eve, sanfte Grüße an alle da draußen. Na Mensch, jetzt hast du es endlich mal einen Podcast geschafft. Lange hat es gedauert. Yes, genau. Für alle, die es nicht wissen, aktuell schneidet Eva auch den Podcast. Deswegen ist sie im Hintergrund aktiv gewesen. Jetzt schon 2-3 Folgen lang. Und jetzt ganz aktiv auch im Vordergrund. Endlich, und auf der großen Leinwand. Genau, auf den großen Plattformen Spotify und Prime und unserer tollen Webseite. Du hast uns einen Film mitgebracht. Erzähl mal ein bisschen. Soll ich jetzt schon sagen? Oder erst na, nur kurz zu anteasern. Nur kurz anteasern. Na gut, den Film, den ich heute mitgebracht habe, ist Mean Girls. Auf Deutsch, hey. Girls Club, Vorsicht, bissig. Und ich habe mir den ausgesucht, weil ich finde, ihr besprecht immer oft sehr ernste Filme, mehr so Action, Drama und so. Gut, Footloose war jetzt vielleicht mal eine Ausnahme, hat ja das schon gut vorgelegt, fand ich, mit meinem anderen Genre. Und dann dachte ich, vielleicht auch mal sowas. Und es ist ja auch ein sehr kultiger Film, aber ich denke, das besprechen wir nachher alles genauer. Genau. Ja. Kommen wir erstmal zu den Filmen, die du, die ich, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Ist das so eine Standardkategorie? Genau. Vielleicht möchtest du anfangen? Also, Eve und ich schauen halt oft Filme zusammen. Eigentlich fast immer. Deswegen habe ich versucht, als ich wusste, dass ich in diesem Podcast komme, auch mal ein paar Filme allein zu gucken. Immer hast, dann, hast du ohne mich geschaut? Immer dann, wenn wir uns nicht gesehen haben, ja. Ach ja. Genau, das hat sich aber ein bisschen über ein paar Wochen gezogen. Also vor ein paar Wochen war ich ja auch alleine mal im Kino in Oscars Kleid. Ah ja, stimmt. Genau, den hatte ich mir angeschaut, den fand ich sehr berührend, eigentlich ganz schön gemacht, aber ich finde es schwierig, da ich ja nicht von dem Thema betroffen bin. Also es geht da um einen kleinen Jungen, der sich aber dann als trans eben outet und eben so ein bisschen wie sein Vater, der, würde ich sagen, schon eher konservativer in der Hinsicht ist, er arbeitet auch bei der Polizei und alles, wie er damit umgeht, dass sein Sohn jetzt eben diese Transition durchmacht und auch noch ein paar andere privatere Probleme, die damit reinspielen und so. Genau. Ich weiß nicht, wie die Community diesen Film fand, ob sie fanden, dass mit dem Thema sensibel genug umgegangen wurde. Da habe ich mich jetzt tatsächlich nicht zu informiert. Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich fand ihn sehr berührend und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Dann habe ich auf Netflix so ein paar Sachen angeschaut, unter anderem Der Schacht. So ein, ich weiß nicht, ob man es Horrorfilm nennen kann. Ich denke mal, aber es hat jetzt nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen, keine Ahnung. Stimmt, du meinst, du hast ihn nicht gesehen, ne? Aber ich glaube, der würde dir ganz gut gefallen. Das sind nicht die klassischen Horrorelemente oder so, aber er ist schon sehr verstörend, er ist sehr explizit, was so diese Gory-Sachen angeht. Also man sieht schon so Leichen und Kannibalismus auch und so. Das ist schon sehr widerlich. Ich habe bloß, also Till hatte mir davon erzählt gehabt und der meinte, dass es halt sehr gesellschaftskritisch ist, was hier so die soziale Schere angeht etc., weil ja immer erst die Reichen zuerst kriegen und dann die Armen irgendwie. Nee, also nicht, also es soll, glaube ich, darauf abspielen, darauf hinweisen, dass es eben diese soziale Schere gibt, aber es ist so, dass man es ist halt so eine Art Gefängnis und es hat irgendwie, wie viele Ebenen hat es? 250 Ebenen und du wachst immer jeden Monat auf einer anderen Ebene auf. Und diese Ebenen kriegen halt, also jeden Tag kommt so eine Plattform runter, auf der Essen drauf liegt, ganz viel und hält an jeder Ebene an für ein paar Minuten und fährt dann weiter nach unten. Und im Prinzip ist so viel Essen auf der Plattform, dass es für jeden reichen könnte, wenn jeder nur so viel essen würde, wie er braucht. Ja. Aber es ist ganz oft so, dass die oberen Ebenen sich einfach den Bauch dann halt schon vollschlagen und ab Plattform 80 halt oder so ist halt kein Essen mehr da. Genau. Ja. Und ich denke, das ist dann halt eben so eine Metapher für eben diese Schere zwischen denen ganz oben und denen ganz unten. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss noch mal anschauen mit vielleicht dieser Thematik im Hintergrund, aber der war ganz cool. Ich glaube, der würde dir auch gefallen. Ja, ja. Dann habe ich noch eine Doku angeschaut, Woodstock 99, wo es eben um die Neuauflage von Woodstock ging. Ich wusste gar nicht, dass es das gab. Irgendwie, ich hatte das letztens auch in einem anderen Podcast mal gehört, da hatte einer davon berichtet, dass er diese Doku gesehen hat. Fand ich ganz interessant zu sehen, wie das dann halt damals war. Es ist halt auch ein bisschen eskaliert, so das ganze Festival. Genau. Aber war auch wieder so eine klassische Netflix-Doku, also ein bisschen aufgebauscht. Okay. Vielleicht die meisten Netflix-Dokus, das hatte ich auch damals schon in meiner Sprachnachricht gesagt. Sehr, sehr dramatisiert. Genau, genau. Irgendwie so amerikanisch. Ich weiß nicht. Wie gesagt, beste Netflix-Doku immer noch Gladbeck-Geiseldrama. Ach so. Dann hatte ich angefangen, 22. Juli zu gucken. Da geht es um diesen rassistisch motivierten Anschlag auf Utøya und Oslo von hier Breivik. Den habe ich noch nicht zu Ende geschaut, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich den so gut finde. Aber er soll wohl relativ nah am Originalgeschehen sein. Okay. So. Hast du den gesehen? Nee, du hast den anderen gesehen, Nö. Meintest du, ne? Ich habe gar keinen gesehen. Hast du nicht diesen Utøya gesehen? Nö. Achso. Hast du mit dem anderen gesprochen? Nein, nein, das warst schon du. Nee, ich habe den nicht gesehen. Okay. Okay. Ja, und dann hatte ich noch mit meiner Schwester The Menu und Midsommar angeschaut an einem Abend. Die hatte ich beide schon einmal gesehen, deswegen wusste ich, dass die gut waren. Ah ja. War auf jeden Fall ganz cool. Und dann waren wir noch zusammen im Kino in zwei Filmen. Das stimmt. Vielleicht willst du ja mal erzählen, ich rede schon so viel. In welchen waren wir? Also ich habe jetzt nur noch Perfect Addiction. Ja. Den wir gesehen hatten. Für alle, die sich an diesen After-Passion-Filmen oder vielleicht auch ein bisschen Shades of Grey erfreuen können, ob mit oder ohne Alkohol. die werden da auf jeden Fall ihren Spaß haben. Es ist sehr dramatisch, dramatisierend, sehr viel, so unnötiges Drama halt, wie man das aus diesen Filmen kennt. Ist eigentlich ganz cool gemacht, also sehr unterhaltsam. Also ich hatte großen Spaß dran, ich glaube, du auch. Ja, klar. Also für solche Filme. Weiß jetzt nicht, ob jeder, ich weiß jetzt nicht, ob jeder im Saal die gleiche Vorerwartung hatte wie wir. Deswegen, also der eine Typ, der da neben uns saß, der wirkte sehr abgefuckt. Ja. War vielleicht auch nicht seine Idee, da reinzugehen. No. Was hatten wir denn noch im Kino gesehen? Knock at the Cabin. Ach ja, stimmt. Von M. Night Shyamalan. Ja, der war eigentlich ganz okay. Ganz okay nur? Ja, ich weiß nicht, war dazu, also ich fand ihn ganz gut so. Man kennt natürlich auch Besseres von ihm, man kennt aber auch Schlechteres von ihm. Deswegen würde ich den jetzt mal so in der Mitte ansiedeln. Die Idee dahinter ist sicherlich ganz gut. Ich will jetzt gar nicht zu viel drüber verlieren eigentlich, weil man vielleicht dann doch ein bisschen was vorwegnimmt. Ja, es kann da schnell passieren bei dem Film wahrscheinlich. Deswegen, ja, wer generell Spaß an Shyamalan hat, den kann er sich ja gerne mal angucken. Wen es jetzt eh nicht gefällt, dann guckt euch Perfect Addiction an. Es gibt nur so two types of people. Ja. Naja, Shyamalan ist ja schon eher so lieben oder hassen. Ja, durchaus. Glaube ich, ja. Naja, ansonsten hatten wir ja mit unserem Cinecircle. Stimmt, das war ja auch noch. Der bei mir stattfand, diesmal The Thief, der Einzelgänger, von Michael Mann geschaut. Mit James Caan als Gangster, der versucht, mit einem letzten Coup genug Geld zusammenzuraffen, um halt aus dem ganzen Gangstermilieu auszusteigen und ein besseres Leben anzufangen. Ich finde den absolut super und kann den nur empfehlen. Klassischer E-Film ist das. Ja, nein, aber also Kameraarbeit und so, das ist schon richtig geil das gemacht. Das war sick. Also optisch richtig gut. Ich fand auch, ja, ich fand es ja an dem Abend, habe ich ja, glaube ich, an dem Abend schon gesagt, ich finde es bei dem Film halt ganz cool gemacht, dass man so detailliert sieht, wie die den Coup durchziehen am Anfang. Und also am Anfang, wo die Figuren so eingeführt werden, hast du ja so einen Überfall. wo hier so mit Bohrer angesetzt wird und geschweißt wird, etc. Und während des Films, als sie den letzten Coup dann vorbereiten, kriegst halt auch so mit, was für Equipment und so weiter nötig ist. Dann gehen die halt durch, dass das so ein ganz teurer, spezial angefertigter Safe ist, wo man halt nicht weiß, wo das Schloss liegt. Deswegen bringt es halt nur was, wenn die da mit so einem wahnsinnig krassen Schweißgerät, so einer riesen Lanze und hohen Temperaturen da einfach eine zweite Tür reinschweißen. Ja, das fand ich eigentlich mega cool, da auch mal zu sehen, was für harte Arbeit dahinter steckt, nicht nur von der Planung her, sondern... Überfall. Ja, aber ist das so. Harter Job, also, Dieb zu sein. Das siehst ja dann auch wieder, nachdem die Tür reingeschweißt hatten, fällt er ja quasi wirklich so ein bisschen erschöpft auf dem Stuhl zusammen. Ja, klar. Und zieht sich, aber wegen den Temperaturen auch, zieht er sich erstmal so ein bisschen aus, weil er auch so verschwitzt ist, ja. The Thief, super Film, einer der ersten von Michael Mann, ich glaube sogar Kinodebüt gewesen. Mhm. Also richtig, richtig starker Karrierestart, was das angeht. Und dann hatte ich noch, ich war vor 2 Tagen bei meinem Opa abends und wir schauen halt immer einen Film zusammen. Mhm. Am Abend, wenn ich bei ihm übernachte. Und wir hatten geschaut, also hat er ein paar Filme auch da, weil er ein großer Filmfan ist. Und hat er immer so ein Buch, wo er dann die Filme so reinschreibt, die er da hat. Wie süß. Also immer auf einen Blick immer alles hat. Dann schreibt er den Titel, Darsteller und dann immer so eine kurze Zusammenfassung von der Handlung. Oder Alexander. Alles? Ja, klar. Ach, wie cool, wie süß. Also würde Alex aus dem Podcast wahrscheinlich auch mal ganz gut tun, so eine kurze Zusammenfassung. Shoutout. Scherz. Ja, und dann hat mir halt nichts so richtig zugesagt in dem Moment. Und dann ist mir Live by Night von und mit Ben Affleck aufgefallen. Dann dachte ich mir, ach ja, der hat jetzt zwar eher so gemischte Kritiken, konnte ich mich erinnern, aber ja, Gangsterfilm wieder, typischer E-Film, klassisch. Nein, schlägst du den mal vor. Mein Opa meint so, oh ja, er sagt mir jetzt gar nichts, ja, dann guck mal den mal an. Mhm. So, haben wir den angeguckt und ich muss sagen, ich würde ihn nicht weiterempfehlen. Der ist schon eher von der langatmigen und langweiligen Natur, der Film. Und irgendwann... Aus welchem Jahr ist der? Wenn es von Ben Affleck ist, kann er gar nicht so alt sein. Der ist noch gar nicht so alt, 5 Jahre vielleicht. Ach krass, so. Ach so, okay. Also der ist echt nicht alt. Okay, ja. Naja, und irgendwann während des Films gucke ich so rüber und mein Opa war so, hatte die Augen so zu. Und mir hat es auch schon die Augen zugezogen, weil das echt so langweilig spricht war. Spricht ja nicht für den Film. Nee. Und da gab es dann so, nach der Hälfte gab es irgendwie eine Szene, da bauen die gerade, also das spielt in den 30er Jahren oder so. Ah, okay. Mhm. Wo halt die Prohibition noch herrscht in Amerika. So, und weil sich irgendwie so anbahnt, dass sich das Gesetz ändern könnte und die ja weiter Geld verdienen wollen, kommen die auf die Idee, ja, lass mal so ein Gebäude kaufen und das zum Casino ausbauen, dann können wir dann weiter abkassieren. So, da gibt es irgendwie, haben irgendwie Kontakt zu Leuten, die dann die Gesetze so machen können, dass das legal wird für die. Ja. Und da fiel mir auf, als ich das Gebäude gesehen habe, Moment mal, den habe ich schon mal gesehen. Und den habe ich schon mal mit meinem Opa gesehen. Und wir beide sind da schon mal eingeschlafen. Déjà-vu ist das Beste, ey. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja. Also nochmal hoffe ich, falle ich nicht drauf ein. Mal, dann ist Tradition. Nee. Absolut nicht. Ja, nix ja Tradition. Furchtbar. Live by Night ist von 2016. Okay. Ach krass, okay. Ja. Ja. So, das waren die Filme, die ich so zuletzt gesehen habe. Okay. Also jedenfalls seit der letzten Aufnahme, ja, die ich mit Jordis hatte. So, dann kommen wir mal zu unserem Hauptfilm. Du sagtest ja schon, Girls Club Vorsicht Bissig, aka Mean Girls. Von welchem Jahr? Oh, das habe ich nicht nachgeguckt. 2000 irgendwas. Anfang 2000er, oder? Ach so. 6 ja, oder gut. So? Dann gucke ich kurz nach, während du uns schon mal schlecht vorbereitet die Handlung kurz zusammenfasst. Okay, also, der Film beginnt damit, dass Katie, das ist die Hauptdarstellerin, Protagonistin, Katie Herron, gespielt von Lindsay Lohan, auf eine neue Highschool kommt, North Shore. Sie hat vorher in Afrika gelebt mit ihrer Familie und wurde dort auch privat unterrichtet, also kennt diese ganzen klassischen Highschool-Alltag nicht, diese ganzen Klickenbildung und so weiter. Wird also quasi ins kalte Wasser geworfen, freundet sich dann schnell mit Janice und Damien an. Janice ist so, ja, ein bisschen emo, Scene-Grey-mäßig und beide sind eher so Kunstfans und die klären sie eben über diese ganze Dynamik auf und auch über eine besondere, coole Clique, die Plastics. Die Clique besteht aus Karen, Regina und Gretchen und warnen Katie auch so ein bisschen davor und sagen so ein bisschen, das ist so das Schlimmste vom Schlimmsten. Ja. Genau, und durch verschiedene Umstände und Ereignisse freuen sich Katie dann eben mit diesen Plastics an. Zunächst, um sie so ein bisschen eher so ja, aufzumischen und so, da Janice eben auch aus Gründen ein bisschen Rache üben will an Regina, die Anführerin der Plastics ist. Und weil Katie auch sauer ist, da sie sich auch in einen Jungen verliebt, der aber dann irgendwie wieder mit Regina zusammenkommt. Genau, also eigentlich eher so aus Rachegründen. Findet aber irgendwie ein bisschen Gefallen an diesem ganzen It-Girl-Tum und da sie jetzt so ein bisschen die neue Popular Queen an dieser Schule ist. Ja. Genau, letzten Endes spitzt sich die Lage aber dann ein bisschen zu. Und ja, Regina veröffentlicht quasi Geheimnisse über jeden an der Schule und schiebt alles so ein bisschen auf Katie. Sie hat sich aber auch nicht gut verhalten. Und letztendlich sind alle gegen sie und es ist so eine kleine Eskalation an der Schule, die dann von der Lehrerin eben ja wieder beschwichtigt wird. Und nachdem Katie sich eben ja, bei allen entschuldigt hat, die Schule in einem Mathe-Wettbewerb unterstützt hat, ehrlich war und so weiter und so fort, findet letzten Endes dann die Versöhnung beim Schulball statt. Und dann am Ende ist es halt auch so ein bisschen so eine versöhnliche Stimmung, die sich noch so ins Ende hineinzieht, dass jeder so ein bisschen seinen Frieden und seinen, in Anführungsstrichen, Clique oder so gefunden hat und eben alle ihren Highschool-Alltag weiterleben können. Ja, das ist so grob die Handlung. Ja, klingt ja schon mal ganz interessant. Ja, interessant. Also der Film ist von 2004. Ah ja, okay, ist, ja, passt. Regisseur war Mark Waters. Den man noch von Freaky Friday kennt. Geheimnisse der Spiderwigs. Genau, da komme ich gleich drauf. Ah, ja. Geheimnisse der Spiderwigs, Mr. Poppers Pinguine und Bad Santa 2 wären so die größeren Filme. Geile Kombination an Filmen. Ja, genau. Freaky Friday war auch schon von ihm. Das war ein Jahr vorher oder so. Ah, ja. 2 Jahre vorher. Also kurz davor auf jeden Fall. Und auch schon mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis, ne? Tina Fey war da auch irgendwie am Drehbuch mit involviert. Ach so, ja. Obwohl, nee, kann nicht sein. Die war bei Mean Girls, meine ich. Ja, genau, das war nämlich ihr, hab ich auch hier stehen, ich Idiot. Tina Fey war ihr Drehbuchdebüt hier mit Mean Girls. Ah ja, krass. Mhm. War das noch vor ihrer Serie 30 Rock oder so hieß die, glaube ich? Ja, ich glaube schon. Ah ja, okay. Ja, wer spielt noch mit? Rachel McAdams spielt diese Regina. Genau. Tina Fey, eine Lehrerin, ich glaub, Amy Poehler. Rachel McAdams war da 24 oder 26 oder so. Ja, habe ich auch gelesen. Ja, irgendwie acht Jahre älter als Lindsay Lohan, obwohl die Gleichaltrige spielen. Ja. Das ist auch schon wieder ganz witzig eigentlich. Ja, Amy Poehler spielt die Mutter von Rachel McAdams. Rachel McAdams. Regina George. Ist aber selber auch nur 5 Jahre oder so älter. Ach krass. Witzig. Also, okay. Also nicht viel älter auf jeden Fall. Und Amanda Seyfried, die wir auch aus Mamma Mia oder so kennen, hatte hier ihre erste Filmrolle. Oh, okay. Ja, ja. Die spielt Gretchen. Nee, gar nicht. Karen, sorry. Karen, genau. Ja. Und diese eine spielt mit, die Janice spielt, Lizzie Kaplan oder so, die spielt wohl irgendwie bei Cloverfield oder so auch mit. Ach ja. Ich kannte die nur aus dem Film, ich hatte dieses Cloverfield nicht gesehen, habe ich letztens gegoogelt und die hat wohl auch schon jetzt mittlerweile ein paar seriösere Rollen, aber sieht halt in dem Film ja so krass Emo-Scene-Girl-mäßig aus, dass mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wäre in einem anderen Filmkontext, dass sie das ist. Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, wir können mal ein bisschen in den Film reingehen. Ich fand, um jetzt mal bei dem Titel Girls Club Vorsicht bissig anzufangen. ich finde da, wenn man jetzt den Film gesehen hat und die Message dahinter, würde ich jetzt mal behaupten, dass das ein relativ harmloser Titel oder harmloserer Titel ist. Als Mean Girls, also gemeine Mädchen, wenn ich das jetzt mal so direkt übersetze, ist ja Girls Club Vorsicht, bis ich eher so, naja, so, ja, schon niedlich Vorsicht, bis ich. Ja, so, ja. Die haben halt ein paar kleine Gemeinheiten. Ab und zu Gemeinheiten. Sind die mal ein bisschen zickig. Ja, ja, irgendwie sowas. Also, wird das ja eher. Dabei ist es ja schon auch ein größeres Thema mit dem Mobbing und so weiter, was absolut da betrieben wird oder dargestellt wird, wie es halt im schlimmsten Fall an der Highschool ist. Ja. Da passt Mean Girls schon deutlich besser. Ja, aber Girls Club, ne, das würde natürlich jetzt dieses ganze Klicken-Ding eben einbeziehen, ja, was da ja auch wirklich absolut Thema ist. Also, genau. Es geht ja um nichts anderes gefühlt die ganze Zeit. Auch am Ende, nachdem das alles eskaliert ist und sich so diese Plastics, diese eine Clique eben aufgelöst hat, ist ja auch dann Gretchen in einer neuen Clique. Also irgendwie ist es einfach so ein Ding, so dieses Zugehörigkeit. Genau. Ja, also du musst irgendwo drin sein oder bist automatisch irgendwo drin. Es gibt eigentlich niemanden, der nirgendwo drin ist. Ja. Sag jetzt mal. Außer die eine, wo sich am Ende rausstellt, dass die gar nicht an der Schule ist. Das ist geil, ja. Die aber am Anfang irgendwie auch schon in irgendwelchen Interviews vorkommt. Echt? Ja, ja, als die, als es darum geht, die Meinung zu Regina zu sagen. Da kommt die vor. Da kommt die auch schon vor. Ach, verrückt. Das fand ich beim zweiten Mal, also beim zweiten Durch. Ja. Scrollen quasi mehr so. Ist mir das aufgefallen, dachte ich mir, ach, Moment, am Ende ist die doch fest, dass sie gar nicht an der Schule ist. Wie früh hat die sich in die Schule reingesneakt, was soll denn das? Voll witzig, voll witzig. Ja. Der Film startet ja, wie du schon gesagt hast, quasi damit, dass Katie zum ersten Mal an diese Highschool kommt, genau, weil sie halt in Afrika aufgewachsen ist. Und da fand ich schon die erste Einstellung so ganz witzig, wo du diesen POV-Shot von ihr hast, so aus der Untersicht hoch auf die Eltern. Du siehst bloß die Elterngesichter, die halt so sagen, ja, und denk daran, und ich gebe dir noch ein bisschen Geld für die Milch mit. Und wenn du nicht weißt, was die Milch gibt, dann frag einen der älteren Schüler. Frag einen der älteren Schüler. Ja, und dann denkst du so, ja, okay, irgendwie so erste Klasse oder so, erster Schultag. Und dann ist sie einfach 16, ne, glaube ich. Genau, und dann ist sie halt plötzlich 16 und geht auf die Highschool. Und, ja, fand ich schon humoristisch ganz gut gemacht. Ja. Und dann siehst du ja den ersten Schultag, wie es so läuft. Und eigentlich ist dadurch, dass sie halt die Neue ist, ne, ist ja so, dass tatsächlich nicht nur die Schüler alle so gegen sie sind, sondern auch die Lehrer so ein bisschen, also die, weil sie immer irgendwas macht, was halt nicht den Regeln entspricht, ja, sie den kennt dortigen halt Regeln. Gar nicht, wie gesagt, die kennt ja gar nicht mit diesem Schulalltag aus und dann wird sie ja irgendwie angeschissen dafür, dass sie auf Toilette gehen will oder so. Ja. Genau. Also es kommt irgendwie also nicht so gut zurecht. Komplett fremde Welt. Wo ich mir halt auch so denke, als ob die Lehrer nicht irgendwie informiert worden sind über ihre Situation oder so. Aber gut. Das ist natürlich du siehst ja schon, ja, du siehst ja schon an der Szene, wo sie in die Klasse reinkommt und der Direktor meint, ja, wir haben übrigens eine neue Schülerin, ist gerade aus Afrika hergezogen. Zeigt Tina Fey als Lehrerin halt direkt so, ach ja, herzlich willkommen und zeigt auf sie. Auf eine, die, ich glaube, die einzig schwarze Schülerin in dem Raum so. Und die dann so, ich bin aus Michigan. Ja. Auch ganz witzig. Ja, der Film spielt halt sehr stark mit diesen Klischees von den Schülern auch. Weil alle haben halt ihren in der Cafeteria, was ja so ein großer Aufenthaltsraum quasi ist, weil alle miteinander reden, miteinander essen. Hat ja jeder so eine, jede Clique oder Gruppe ihren eigenen Tisch. Ja. So, und dann sitzen natürlich die nerdigen Asiaten zusammen und so weiter. Und, oder die, ich sag jetzt mal, die Jocks. Die bitchy Schülerinnen. Ja, genau. So, die coolen bitchy Schülerinnen sitzen zusammen und sowas. Ja, da wird halt alles so über einen Kamm geschert, geschoren. Schon eher geschert. Geschart. Ja, und eben alles, oder in der Mitte der Cafeteria, glaube ich, sitzen dann halt eben diese Plastics. Also eben diese ja, beschriebene Clique mit Karen, Gretchen und Regina. Und die sind ja einfach wirklich Thema bei allen. Also, vor allem Regina, wie du eben schon meintest, es gibt so Einstellungen, wo so Zitate von so Schüler und Schülerinnen, aber auch vom Direktor an einer Einstellung ist, auch funny, die halt eben Sachen sagen über Regina, dass sie irgendwie in Japan in einem Auto-Werbung mitgespielt hat. Oder eben ein legendäres Zitat ist auch von einer, da sagt sie irgendwie, One time she punched me in my face and it was awesome. Und so, also es ist halt, ja. Sie wird wirklich verehrt wie so eine Art Göttin oder Königin. Ja. Sie wird ja auch als sie quasi eingeführt wird, genau. Wird sie auch gerade auf Händen hochgetragen, ja, von den Schülern. auf den Sportplatz da. Ja, genau. Genau, das ist ja der erste Auftritt von den Plastics, das ist ja beim Sport und da beschreibt Damien ja eben auch eben, wer das so ist. Und man lernt eigentlich auch schon so ein bisschen die Charaktereigenschaften kennen, weil er sagt einfach, Karen ist dumm und anscheinend eine richtig Schlampe, also Slut eben. Gretchen ist halt einfach reich und kennt halt allen Gossip, den man kennen kann. Ja. Und Regina ist halt eben ja so eine richtige Bitch, in Anführungsstrichen. Ja. Dann hat es aber richtig faustdick hinter den Ohren. Ja, also sollte man nicht unterschätzen. Genau, sehr bossy. Ja. Und eben wird halt eben auch auf Händen getragen. Also es ist halt wirklich absolute Queen Bee halt auch der Schule. Genau, diese Schönheitskönigin, sag ich jetzt mal. Genau. Sie immer jedes Jahr diesen Wettkampf, den wir dann am Ende aus... Oder ja, Springfling Queen. Springfling Queen gewinnt. Genau. Genau. Ja, also am Anfang, genau, lernt Katie ja Janice und Damien kennen. Und ich hatte den Eindruck, das ist auch schon... eigentlich kein richtiges freundschaftliches Kennenlernen ist, weil die auch schon sie so ein bisschen verarschen. Die fragt ja, wo ist dieser eine Raum für die und die Klasse? Und dann sagt, ja, komm mal mit, zeigen wir dir. Und dann gehen die einfach aus der Schule raus, setzen sich auf eine Wiese und sagen, ja, das Gebäudeteil ist irgendwie vor 25 Jahren oder so abgebrannt. Und schwänzen erstmal mit ihr. Und schwänzen halt. Und mir auch gestört hat, diese Katie wird ja mit C-A-D-Y geschrieben und jeder spricht sie erstmal falsch aus im Film. Stimmt. Immer Katie oder so. Ja. Und das macht sie aber ja auch, diese Janice, die angeblich ihre Freundin sein soll. Macht es ja ganz bewusst dann einfach weiter. Ja, stimmt. Sie sagt so, nee, it's Katie. Und dann sagt Janice ja so, ja, aber ich nenne dich Katie. Ja. Ja, ja, sie nimmt sich schon viel raus. Fand ich schon ein bisschen fies. Ich finde auch, Janice ist so ein bisschen ein schwieriger Charakter. Ja, ich finde die eher blöd eigentlich. Ja, ich hatte den Film mit meiner Schwester zusammengeschaut und da haben wir auch so ein bisschen, also das erste Mal auf Deutsch hatte ich den mit ihr geschaut, da haben wir uns so ein bisschen auch so gefragt, ja, wer ist jetzt eigentlich der Böse in dem ganzen Film? Also ist es wirklich Regina, ist es Katie oder ist es auch irgendwie ein bisschen Janice? Weil sie Für mich Janice und Katie. Ja, hauptsächlich. Janice und Regina so. Ja, aber Katie auch irgendwie. Also ich meine, sie treibt sie auch auf die Spitze. Wird von beiden Seiten verführt quasi. Das klar, sie wird natürlich absolut manipuliert von beiden, aber letzten Endes ist sie halt auch 16. Und selbstverantwortlich. Kann sich so ein bisschen selbst handeln, aber ja, ich finde irgendwie alle drei sind nicht gerade angenehm. Und Janice hat halt auch dieses krasse, so ich bin nicht so wie die anderen Mädchen, ich bin nicht so girly oder so und wertet dadurch aber natürlich auch andere Frauen im Film schon teilweise sehr ab, was ich auch immer schwierig finde. Klar, man muss jetzt natürlich nicht immer pink sein und alles feiern oder so, aber sie ist halt wirklich ja richtig anti die ganze Zeit. Ja. Ja. Deswegen, Janice finde ich auch ein bisschen schwierig. Sie ist schon auch funny manchmal. Ja, schon, klar. Aber sie hat ja auch diese Karte gemacht, um Katie da zu zeigen, wo wer sitzt in der Cafeteria. Und das ist ja auch schon dieses über einen Kamm scheren. Ja, stimmt. Alle als Klischee betrachten. Sind ja letztendlich auch alles Highschool-Schülerinnen, ne? Ich glaube, da sind alle so ein bisschen schwierig zu der Zeit, aber ja. Sie ist auf jeden Fall jetzt nicht der Engel oder absolut cool, so wie sie sich vielleicht manchmal darstellt. Und sie sagt dann ja auch an dieser einen Szene, da wo Katie diese Party macht, an dem Wochenende, wo Janice auch so eine Kunstausstellung hat, wo sie eigentlich zugesagt hatte, dann aber doch nicht hingeht. Ja. Findet sie halt eben raus, also Janice, dass Katie diese Party gemacht hat und ist halt übel sauer und sagt halt auch so, ja, mittlerweile ist es gar kein Plan mehr und gar kein Vortäuschen mehr, dass du eben ein Teil dieser Plastics bist, sondern du bist mittlerweile einfach ein Plastic geworden. Und dann sagt Katie auch natürlich total die dummen Sachen und so, ist aber auch hart betrunken. Und dann sagt Janice irgendwie so, ja, Regina und sie wissen wenigstens, dass sie sich hassen und dass sie fies sind. Deswegen sei es ja nicht so schlimm und Katie tut die ganze Zeit noch so, als sei sie so unschuldig und so. Ja. Wo ich mir auch so denke, ja, okay, hat sie recht, das ist natürlich trotzdem aber schlimm. Also nur weil die wissen, dass sie sich hassen und dass sie fies sind, macht es ja nicht besser, dass sie sich so verhalten. Aber ja. Genau. Ja, und nochmal zu diesen Plastics generell. Das ist ja irgendwie auch ganz witzig. Die folgen ja einfach, die haben ja so ein paar Regeln, nach denen sie sich verhalten. Und wenn man eben gegen diese Regeln verstößt, dann darf man auch nicht am Tisch mit denen mehr sitzen. Und die Regeln sind auch so geil. Also die erste ist irgendwie, du kannst keine, darfst keine Tanktops an zwei Tagen hintereinander tragen. Die zweite Regel ist, du kannst dein Haar nur im Pferdeschwanz einmal pro Woche tragen. Und Katie hat das halt direkt in der ersten Szene an und dann sagt Gretchen so, so I guess you picked today. die dritte ist, dass man Jeans und Sporthosen nur freitags tragen darf. Wahrscheinlich, weil da Sportunterricht auch ist. Dann, es wird immer darüber abgestimmt, bevor man jemand zum Mittagessen einlädt. Also bevor die quasi sagen, ja, du darfst mindestens am Tisch sitzen, stimmen die immer in der Gruppe darüber ab, ob die anderen das auch wollen. Du darfst keinen Rock kaufen, ohne deine Freunde vorher zu fragen. Du darfst keinen Mann daten, ohne vorher deine Freunde zu fragen. Wichtig. Und ja, die berühmteste Regel, on Wednesdays we wear pink. Also jeden Mittwoch müssen sie eben ein pinkes Teil tragen oder komplettes Outfit in pink. Genau, auch so einer dieser Kultsätze aus diesem Film. Generell ist es ja, würde ich sagen, schon ein krasser Kultfilm. Also ich finde, das merkt man ja erstmal schon am Cast. Ich meine, Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Tina Fey, alles. Ja, sind schon große Namen. Genau, dabei, die auch danach vor allen Dingen viel gerissen haben in den Jahren, aber auch schon zu der Zeit. Ich meine, Lindsay Lohan ist ja Kinderdarstellerin, die war schon immer in aller Munde. Da gibt es eben diese supergeilen Zitate, die sie auch wirklich teilweise in Sprachgebrauch integriert haben und echt einfach nur total witzig sind. Die Outfits, finde ich, sind auch so ein Ding. Also ich meine, es ist natürlich ein Thema bei den Plastics, wie man sich kleidet, wie man aber auch schon in Regeln bemerkt, weil 50% irgendwas mit Aussehen zu tun haben. Dazu habe ich mir auch noch ein Video angeguckt, da kann ich auch später noch mal was zu sagen. Weil, ja. Ja, gern. Genau, weil das ja sehr wichtig auch für den Film ist. Und die haben ja auch also krasse Einflüsse auf die Popkultur gehabt, der Film. Diese Szene, in der eben alle vier miteinander so telefonieren, also Gretchen, Regina, Karen und Katie. Ah, das fand ich mega geil. Genau, auch sowieso dieses Telefonieren ist immer richtig witzig, wie sie sich gegenseitig einfach immer in die Pfanne hauen dabei. Auf jeden Fall gibt es da so eine Stelle, wo Karen ihre Augen so übertrieben rollt, weil sie von einem genervt ist. Und es gibt so viele T-Shirts, wo dieses Augenrollen von Karen drauf ist, die man kaufen kann. Ja, ja, ist richtig cool. Ja, cool. Und dann auch relativ berühmte Anspielung an den Film ist von Ariana Grande, dieses Lied Thank You Next. Ich weiß nicht, ob du das Musikvideo kennst dazu? Okay, das Musikvideo ist quasi eine komplette Adaption von Mean Girls, ich glaube von Girls United, von hier 30 über Nacht, ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt. Und von noch irgendwie... Ja, ich weiß, welchen du meinst. Genau, Natural, Legally Blonde ist auch noch mit drin und noch irgendwas. Also sie hat halt aus verschiedenen... eben Rom-Coms, Teenie-Film, so Szenen genommen und die halt nachgestellt in dem Lied. Und es fängt halt an damit, das Video, ich glaube auch so anderthalb Minuten Szene, wo halt verschiedene Leute eben so Zitate sagen, wie über Regina, nur halt eben über Ariana Grande. So eine sagt so, ja, ich habe auf Twitter gelesen, Ariana Grande ist schwanger, also wollte ich auch schwanger werden. Also. Und dann wird die so, aber sie ist ja doch nicht schwanger. Und dann sieht man so den schwangeren Bauch von der Schülerin und so. Und in dem Musikvideo spielt auch der Schauspieler von Aaron Samuels tatsächlich mit. Also von der Love Interest in dem Film. Und er sagt, auch eine ganz witzige Anspielung auf den Film, er sagt irgendwie, Ariana Grande told me my hair looks sexy when it's pushed back. Und das sagt Regina auch, genau, einmal beim Essen. Genau, und auch eine der Schauspielerinnen vom Film, die mit dem One Time Regina Punched Me in My Face and It Was Awesome, sie ist auch im Musikvideo mit drin und sagt auch irgendwie so ein Zitat über Ariana Grande. Und im Lied geht es ja irgendwie darum, dass sie so viele Ex-Freunde hatte und so. Also zählt er auch so ein bisschen ihre Ex-Freunde auf, auch Pete Davidson und Mac Miller und so. Und Regina hat ja so ein sehr, so ein Outfit an, dass man, das einem sehr im Kopf geblieben ist. Da hat sie so ein T-Shirt, wo drauf steht, a little bit dramatic. Und Ariana Grande hat dann so eins an, wo drauf steht A Little Bit Needy. Fand ich auch ganz witzig. Genau. Und ja, was noch so ein Einfluss vielleicht auf Popkultur oder so sein könnte, ist, dass der 3. Oktober ist ja, der offizielle Mean Girls Tag. Ja. Weil, National Mean Girls Day. Ja, weil da Katie Aaron Samuels in Mathe fragt, welcher Tag heute ist, und dann sagt er so, ja. 3. Oktober. Und dann, genau. Das war witzig. Ja, das ist so eine Szene. Genau, das ist irgendwie, also sie ist halt in den Typen so ein bisschen verschossen, aber er ist halt der Ex-Freund von Regina, deswegen ist da so ein bisschen Spannung drin, oder? Sie sagt auch Gretchen, dass sie ihn eigentlich nicht nicht. Und dann haben wir ja auch das erste Dreier-Konferenzgespräch, was immer über das Splitscreen dann läuft, plötzlich. Also Regina ruft Katie an und sagt so, ja, Gretchen hat mir erzählt, dass du auf meinen Ex-Freund stehst, ist schon okay, bla bla. Dann meint sie, ja, aber ist es denn okay für dich, dass er das jetzt verraten hat? Ja. Und Gretchen ist aber irgendwie in der Leitung, ist auch für den Zuschauer gerade nicht zu sehen und auch für Katie halt nicht zu hören. Also ja, ist schon ein bisschen bitchy, aber ist schon okay, macht ja nichts. Also vielleicht braucht sie einfach die Aufmerksamkeit. Ja, ja, genau. Sie sagt irgendwie noch so, erstmal so, ich bin nicht sauer, aber vielleicht brauchst du die Aufmerksamkeit. Ja, und dann meinst du, hast du es gehört, Gretchen? Sie sagt so, siehst du, Gretchen, sie ist gar nicht sauer und legt so auf. Ja, und dann ist plötzlich einfach noch Gretchen und sie noch in der Leitung und sie meint so, hä, woher willst du denn wissen, dass ich irgendwie die Aufmerksamkeit brauche ich gar nicht. Ja. Ja, und das ist das erste Mal so richtig ein bisschen in die Pfanne gehauen. Ja. Damit. Und dann meinst du, ja, okay. Ist ja scheinbar okay mit dem Ex-Freund. Und ich habe dann versucht, mich mit ihm zu unterhalten. Wir haben uns zweimal unterhalten. Und dreht er sich so rum. Weißt du, welcher Tag heute ist? Oktober 3. Ja, ja. Und das zweite Mal, wo er sich rumdreht, rausguckt und meinte, es regnet. Und die so, ja. Starker Dialog auch. Ja, witzig. Ja. Und dieses, uns zweimal unterhalten. Und dieses Telefonieren macht sie dann auch später sozusagen andersrum. Da haut sie ja dann Regina so in die Pfanne, als sie dann... Ja. Also Janice hackt quasi... Also nein. es gibt diese legendäre Halloween-Party, wo eben auch Aaron Samuels, so heißt eben... Genau, und der Typ, das Love Interest ist, und Regina und Gretchen und Karen und Katie, alle sind ja eben auch eingeladen und tauchen dort auf. Was auch schon mal witzig ist, weil jeder von den anderen Mädels hat so ein sexy Tier-Kostüm an. Also Karen ist eine Maus, das ist auch so ein geiles Zitat, man erkennt es halt gar nicht, weil sie hat eigentlich nur so ein Baby-Doll an und dann halt eben so Mausohren. Ja. Und dann fragt Gretchen so, was bist du? Und sagt sie im Englischen so, I'm a Maus, da. Und zeigt auf die Ohren. Genau, zeigt auf die Ohren, das ist halt auch so ein legendäres Zitat. Und genau, Gretchen ist halt eine Katze und Regina ist so ein Hase, so Playboy-Bunny-mäßig, was auch ganz witzig ist, weil es auch so eine Anspielung, die auch in anderen Filmen wie Natürlich Blond oder Bridget Jones, da taucht sie ja auch als dieser Playboy-Bunny bei ihren Eltern einmal auf und so. Also es ist irgendwie auch so ein Thema anscheinend in solchen Filmen. Auf jeden Fall alle sehr sexy gekleidet. Alle sehr sexy. Und da Katie ja neu ist und das nicht weiß, ist sie als hässliche Hexe verkleidet. Weil als Ex-Frau. Ach, Ex-Frau, stimmt, Sie hat so ein Hochzeitskleid an und überall mit so Blut und so komischen, so einer Zahnprothese drin. Ja, also, so hässlichen Zähnen. Ja, also ganz billiges Kostüm eigentlich auch, aber sieht ganz witzig halt aus und halt gruselig in Anführungsstrichen. Es erschrecken sich auch alle so vor ihr. Ja. Genau, und sie traut halt eben so bei dieser Party auf und redet halt so mit Aaron. Und dann geht eben Regina zu Aaron und sagt, Katie, oder tut halt so, als würde sie mit ihm reden, nach dem Motto, ja, ich helfe jetzt Katie. Ja, so Wingman. Genau, so Wingwoman-mäßig. Und dann küsst sie ihn aber einfach. Und dann ist Katie natürlich absolut sauer und verletzt und taucht dann eben bei Janice und Damien auf und die hacken dann eben so einen dreischrittigen Plan aus, wie sie eben die Plastics zerstören können. Ja. Das ist halt eben einmal, oder Regina vor allen Dingen, nicht nur die Plastics, das ist halt einmal eben ihre, quasi ihre beiden Freundinnen von ihr abkoppeln, dann eben ihren heißen Body zerstören. Aber es ist aber dann auch wieder so drei Punkte, die alle auf Oberflächlichkeit beruhen. Genau, und ihren Freund halt eben ausspannen. Ja, vor allem jetzt mit dem heißen Body ist natürlich sehr oberflächlich. Ja. Ja, und dann, genau, fängt eben Katie an, von innen heraus so ein bisschen die Clique zu zerstören. Die, schmeißt sich dann auf die Seite von Janice, weil sie halt selber verletzt ist. Genau. Und, gibt sich auch den Rachegelüsten sozusagen komplett hin. So ein anderer Turning Point, wo sie auch nochmal, glaube ich, gemerkt hat, dass sie, dass Regina halt echt in Anführungsstrichen sehr falsch zu ihr war oder sehr fies ist. Mhm. Sie hat ja am Anfang ein Kompliment für ihr Armband gemacht. Also sie hat so ein selbstgemachtes Armband von ihrer Mutter, auch aus Afrika, glaube ich. Ja. Und sagt dann so, oh, das ist voll schön, was ist her? Und sagt sie so, danke, hat meine Mom mir gemacht. Und in einer anderen Szene, später sieht man eben, wie Regina zu einer Mitschülerin sagt, oh, dein Rock ist voll cool, wo hast du denn her? Und dann sagt sie so, ja, der ist von meiner Mama aus den 80ern. Und dann Regina so, oh, Vintage, süß. Und kaum ist die Schülerin weg, dreht sie sich halt zu Katie und sagt so, das ist der hässlichste Rock, den ich je gesehen habe. erinnert sie sich halt eben zurück, wie, genau. Wie falsch das eigentlich ist. Genau. Alles, ne? Und danach trägt sie das Armband auch nicht mehr, in keiner Szene. Mhm. Ja. Mhm. Und das war so, eben so ein bisschen so die Beweggründe für Katie, eben diesen Plan von Janice umzusetzen. Genau, und ja, sie schafft es halt eben, Gretchen so ein bisschen zu knacken, mit so ein paar Tricks. Karen dann eben auch relativ schnell. Diesen heißen Body zerstört sie dann, indem sie ihr so Riegel gibt, wo richtig viele Kalorien drin sind, die irgendwie ihre Mutter hatte für eben in Afrika für die Kinder, damit sie schneller zunehmen. Wo irgendwie so, weiß ich nicht, 5000 Kalorien oder so drin sind. Und sie isst die halt ohne Ende, weil Katie halt erzählt hat, man nimmt da halt von halt schnell ab, weil auf dem Riegel steht irgendwie nur so schwedisches Zeug. Genau, irgendwie halt nur auf Schwedisch oder Finnisch und nimmt halt dann dementsprechend total zu. Trägt dann an einem anderen Tag als Freitag ihre Jogginganzug und dann kommt eben auch weil nichts mehr passt. Dann kommt eben auch ein sehr bekannter Satz von Gretchen, sie ist halt eben auch schon total sauer auf Regina. Dann sagt sie so, you can't sit with us! So ganz schnell und sauer. Genau. Ja. Und dann hat sie eben auch das geschafft und Aaron Samuels hat sie auch ausgespannt, weil Regina ihn betrogen hat und sie hat es ihm halt verraten. Ja. Und dann wird sie so ein bisschen die neue Anführerin. Ja. Genau. Im gleichen Atemzug, um diesen Aaron da zu beeindrucken oder mit ihm Zeit zu verbringen, stellt sie sich ja gleichzeitig auch immer ein bisschen dümmer da in diesem Mathekurs. Stimmt. Was ja auch so eine, ich nenne es mal Transition. Ja. Yeah. Hin von einer durchaus klugen, aber eher unscheinbaren Person zu einer eher, also diese Annäherung halt an diese Plastics ist ja auch da wieder drin. Ja, stimmt. So ein bisschen dann hübscher gemacht oder für sie halt, für diese Gruppe hübscher aufgebrezelt und so, aber dafür ein bisschen dümmer, dafür, damit die Typen, in dem Falle halt Aaron, die Aufmerksamkeit zuteil wird. Fragst du dann immer in dem Mathekurs, wie geht das und das? Und dann hörst du aus dem Off so, wenn er das erklärt, ist falsch. Und es geht dann halt so weit, dass sie sogar schlechte Noten schreibt, damit er ihr Nachhilfe geben kann. Ja, sie fällt sogar fast durch, ne? Was passiert. Ja. Ja. Aber genau. Am Ende kriegt sie ja dann, als sie dann so dieses klärende Gespräch oder den Ärger hat mit Janice und Damien, fällt ihr und sie an den Kopf geworfen wird, du bist jetzt auch schon komplett Plastik. Ja. Und es ist ja kein Spiel mehr oder kein Inkognito in dieser Gruppe sein, sondern ist ja wirklich Teil geworden, hat sich da assimiliert. Fällt ihr das ja auch dann auf und dann nimmt sie ja an diesem Mathe-Wettbewerb, wie gesagt, teil, deren Hilfe sie dann auch die Gruppe, die Schule gewinnt, diesen Staatswettbewerb sogar. Aber das kommt ja erst später. Also das passiert ja erst, nachdem alles eskaliert. Also eben die Plastics haben ein Buch, das nennt sich das Burn Book. Genau. Ja. Und in diesem Burn Book haben sie halt Fotos ausgeschnitten von anderen Mitschülerinnen, eingeklebt und dann immer irgendwie ein Gerücht über die oder ihre Meinung zu denen aufgeschrieben. Ja, also fiesen Kommentar dazu. Genau, zum Beispiel irgendwie das eine mit dem Coach, was am Laufen hat, einer hat irgendwie mit einem Hotdog rumgemacht oder so, also so verschiedene Sachen. Ja. Und Katie schreibt halt was über die Lehrerin rein, über ihre Mathelehrerin, dass sie irgendwie mit Drogen dealt und so. Ja. Und nachdem Regina eben so ein bisschen rausfindet, was Katie eigentlich alles gemacht hat, und auch eben rausfindet, dass sie jetzt mit Aaron Samuels was am Laufen hat, rastet sie halt völlig aus und schreibt irgendwie so einen Text rein, ja, sie ist total die Schlampe und die schlimmste Person, die man kennen kann auf der Welt, und stellt halt ein Foto von sich und Katie auseinander, und der Zuschauer würde zunächst denken, okay, sie klebt jetzt Katie rein, aber sie klebt ein Bild von sich rein und schreibt Regina George drunter, geht dann am nächsten Tag zum Schuldirektor und tut halt so, als hätte sie das Buch gefunden, und weint halt total und sagt halt so, ja, es gibt nur drei Mädchen, die nicht darin stehen, das ist Katie, Gretchen und Karen, und vielleicht ist sie eine von denen. Können nur die gewesen sein, ja. Genau, und in der Zeit, wo die drei eben beim Gespräch beim Direktor sind, verteilt halt Regina Ausdrucke aus dem Buch in der ganzen Schule. Genau, so Fotokopien. Genau, und dann geht halt jede Clique aufeinander los, weil die meinen, hey, das hast du doch erzählt, das wusste keiner außer dir, und alle streiten sich und prügeln sich. Ja. Genau, und dann versucht halt eben Miss Norbury, die Lehrerin, das in der Aula oder in der Turnhalle eben zu regeln und redet mit den Mädchen. Und das, eigentlich finde ich ganz cool, die Szene. Also ich finde es irgendwie so ein ganz schöner Gedanke, weil sie sagt halt auch so, ja, wenn ihr euch immer als Schlampen und so gegenseitig bezeichnet, dann gibt ihr Männern die Berechtigung, das auch zu tun und so. Und das ist ja auch wieder so dieser Gedanke, so, wenn man andere Frauen abwertet. Also es ist halt einfach kein cooles Verhalten. Genau. Und dann entschuldigen sich eigentlich auch alle beieinander so, und die meisten finden dann halt auch eben wieder zusammen. Außer halt eben Katie, weil Janice allen den Plan verrät. Ja, das fand ich aber auch bisschen komisch dann, weil die Einzige, die sich nicht entschuldigt, sondern sich selbst für die ihre Rache feiert, ist Janice. Genau. Und alle feiern sie dann auch dafür. Und dann wird sie nämlich auf Händen getragen. Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen im Vergleich jetzt zum Anfang, wo es Regina stimmt, ist. Stimmt. Wird sie da auf Händen getragen. Mhm. Die ganze Zeit so ein bisschen die Antithese zu Regina war. Und die ehemalige Freundin hat jetzt irgendwie diesen Sieg errungen. Und ist quasi an ihre Stelle in dem Moment getreten. Ja, Regina Hat aber auch keinerlei Reue in dem Moment. Nee, das stimmt. Und auch später nicht. Nee, das stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist fast die einzige Rolle, glaube ich, die nicht so richtig was bereut. Ich weiß nicht, ob Regina öffentlich irgendwie Reue zeigt, aber ich habe halt schon das Gefühl, dass sie... Ja, die hat schon verstanden, dass es falsch war. Ja. Genau. Vor allen Dingen an der Stelle, wo eben Miss Norbury auch sagt, ja, hebt mal die Hände, wenn ihr euch in eurem Leben schon mal von Regina George beleidigt, gemobbt, irgendwie sowas in der Richtung gefühlt habt. Ja. Und alle melden sich halt in dieser Turnhalle. Sieht man schon ihrem Gesicht an so, oh, verdammt, was habe ich getan? Genau. Und Katie entschuldigt sich aber eben auch nicht in der Szene. Und nachdem man eben rauskommt, auch, dass sie das erzählt hat mit den Drogen, über die Lehrerin. Ja, da fängt sie halt so ein bisschen an, sich überall zu entschuldigen, bei ihren Eltern, bei Janice und Damien kommt ja auch erst später, aber macht halt eben, also schreibt wieder gute Noten und macht halt dann eben bei diesem Athleten auch mit, um eben nicht durchzufallen und halt auch was zurückzugeben. Und dann am Ende ist ja dann eben dieser Schulball, wo halt manche von den Hauptcharakteren für Spring Fling Queen und Spring Fling King nominiert worden sind. Das gewinnt tatsächlich Katie und hält dann so eine kleine Rede. Und da fand ich irgendwie auch ganz cool, weil sie hat dann halt so eine Krone also bekommen, setzt sie halt ab, die ist eben aus Plastik, und hält halt so eine Rede und sagt halt irgendwie, ja, warum mache ich immer so viele Leute Theater um diese Krone, es ist doch nur ein Stück Plastik. Ja, das ist irgendwie fängt an zu zerbrechen. Genau, dann fängt sie an, das zu zerbrechen, und jeder kriegt dann eben ein Stück von dieser Krone ab. Aber irgendwie finde ich, ist es auch so ein bisschen beispielhaft für das Ende der Plastics, weil um die wurden ja auch immer Theater gemacht, obwohl es nur ein Stück Plastik, beziehungsweise obwohl es ja nur eine Gruppe von Menschen ist. Das ist ja nichts Krasses. Und sie zerbricht es dann eben auch, und letztendlich zerbricht die Clique dann halt auch. Nicht mit viel Drama, irgendwie finden alle ihren Weg und so. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen das Ende von dieser Clique, und genau. Das fand ich irgendwie noch so sehr symbolhaft vom Film. Ja. Ach so, als Zeichen für, jeder kriegt ein Stück ab, jeder ist irgendwie was Besonderes. Genau. Weil vorher ja immer nur die Gruppe das Besondere war. Ja. Ja. Ja, fand ich auch ganz, ganz gut gemacht. Genau. Ich fand auch witzig, die Einwände von dem Direktor immer zwischen rein. Niemand hält eine Rede. Niemand hält eine Rede. Du musst ja keine Rede halten. Ja. Und sie auch am Ende sagt, okay, bitte beenden Sie das jetzt. Das reicht jetzt. Genau. Vielleicht noch kurz, weil ich es eben schon angesprochen hatte, so ein bisschen dieses Thema Kostüme oder Outfits. Genau, es gibt so einen YouTube-Kanal, darf ich hier YouTube-Kanäle empfehlen im Podcast? Ich denke schon, oder? Ja. Der heißt Modern Girls. Girls geschrieben G-U-R-L-Z. Und die analysieren halt oft Outfits oder Style von verschiedenen Serien und Filmen. Und halt auch oft eben nicht von, weiß nicht, Historienfilme, wo halt eben die Outfits vielleicht, also klar ist, dass da viel mit Kostümen gemacht wurde und dass es was in Anführungsstrichen Besonderes ist, sondern eben auch von so Rom-Coms, Teenie-Filmen oder von Euphoria, das ist diese eine HBO-Serie, wo die Outfits aber auch sehr krass sind. Das ist sehr interessant, wenn man auf sowas steht, und die analysieren halt auch immer so ein bisschen das in Bezug zur Filmhandlung oder so. Also es ist immer ganz cool gemacht. Dann habe ich mir da ein Video von angeguckt, und eigentlich ist es bei Katie fast schon am krassesten, weil sie hat wirklich eine komplette Transformation. Also am Anfang kommt sie ja in die Schule mit dieser Army Pants und Flipflops. Da sagt auch eine in einem Zitat über Katie an einer Stelle: Ja, am ersten Tag kam sie so in die Schule und dann habe ich mir auch Army Pants und Flipflops gekauft. Eigentlich ganz witzig. Genau, hat am Anfang auch sehr dunkle, maskuline Farben eher an, also viel Blau und so weiter. Und dann wird sie eben ja Teil der Plastics und beginnt viel Pink zu tragen, viel so Babyblau, was halt eben die anderen Mädels auch tragen. Sie hat auch in einer Szene, da gehen die so zu viert über den Flur in der Schule, und da hat sie irgendwie von allen so ein bisschen was. Also sie hat irgendwie die Farben von Karen, dann hat sie so ein Karo-Rock an, was Gretchen halt sehr oft trägt. Ach, und eben so Accessoires, die Regina halt oft hat. Regina trägt ja immer... Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das ist ganz cool. Regina trägt ja immer so eine Kette mit einem R. So eine silberne. Und Katie hat dann irgendwann auch diese Kette mit einem C. Ja, das ist mir aufgefallen. Genau. Das habe ich auch gesehen. Und weil die dann so direkt nebeneinander sitzen. Ja, genau. Und ja, sie kopiert halt irgendwie alle drei so ein bisschen. Hauptsächlich dann Regina später. Sie hat auch sogar in einer Szene wirklich fast genau das gleiche Outfit an Regina am Anfang. Also eben dieses A Little Bit Dramatic Outfit hat sie in einer Szene später wirklich fast exakt so an. Was ganz cool ist. Genau, sie hört irgendwann auf, dieses Armband zu tragen, das ihre Mutter ihr gemacht hat. Trägt ihre Haare auch eigentlich nicht mehr in einem Pferdeschwanz, sondern nur noch offen. Mhm. Das einzige Mal mit dem Pferdeschwanz ist noch bei dieser Athleten-Wettbewerbssache. Wo sie ja auch irgendwie nicht cool ist in dem Moment, sondern eben... Aber eher so sie selbst halt. Genau, eher so sie selbst. Und was auch ganz cool ist, ist, Gretchen verrät in einer Szene, dass Regina ihr verboten hat, eben Kreolen zu tragen. Also diese runden Ohrringe, genau. Das stimmt. Und Katie trägt aber oftmals Kreolen und hat vor allen Dingen in Szenen, wo sie so ein bisschen die Oberhand hat, sieht man die immer, dass sie Kreolen dran hat. Und krass. Regina ist ja auch eher so ein bisschen bossy. Mhm. Also könnte vielleicht sein, dass es darauf eben dann anspielt. Mhm. Genau. Ja, und gegen Ende hin, also das ist auch noch ganz cool gewesen. Genau, bei ihrer Party, die sie macht, trägt sie ja so ein schwarzes Kleid mit so einem rosanen Streifen. Und das hat aber von der Form und vom Schnitt her, es ist sehr ähnlich wie Reginas Springfling-Kleid, das ja rosa ist mit einer schwarzen Schleife. Also es ist so ein bisschen so dasselbe Kleid, nur halt eben andersrum. Also es ist irgendwie, ganz cool. So ein bisschen invertiert quasi. Genau. Ja, und am Ende, wenn sie dann halt sozusagen alle ihren Frieden gefunden haben, so. Sie hatte dann so eine Clique mit sehr gemischten Leuten. Da ist jetzt zum einen Janice Damien drin, dann eben dieser eine Typ von dem Athleten, der da mit Janice zusammen ist. Aber auch Karen steht daneben. Und sie begrüßt auch Regina so, nickt ihr so zu. Also irgendwie die alle haben zurück. So, also, genau, alle haben so irgendwie ihren Frieden gefunden. Und da hat sie halt auch wieder so ein bisschen so eine Mischung an. Also sie trägt eher wieder so Jeans und so ein bisschen legere Sachen, aber trotzdem ist ihr Oberteil so ein bisschen enger anliegend und körperbetont. Die hat auch die Haare offen. Also sie hat so ein bisschen so eine Mischung dann aus beiden gefunden, was ich ganz süß finde. Und Regina hat in der letzten Einstellung, das finde ich auch ganz niedlich, so einen grauen Hoodie an, wo so ein pinkes Herz ist. So ein bisschen nach dem Motto, ich habe jetzt so eine neue Clique, aber irgendwie habe ich euch nicht vergessen. Oder halt eben so Zeit der Plastik so ein bisschen noch im Herzen. Genau. Und bei Gretchen merkt man es auch ganz stark, dass sie sie braucht irgendwie immer so diese Gruppenzugehörigkeit, weil wenn sie mit den Plastics ist, trägt sie halt eben diese klassischen Plastics-Klamotten, ne, immer viele Röcke und so, sehr feminin. Und am Ende ist sie ja dann irgendwie Teil von diesen Cool Asians-Clique. Ja. Und trägt halt dann diese schwarzen Klamotten, die die anderen auch anhaben. Also sie passt sich halt immer den Leuten an. Und sie trägt Kreolen in der letzten Einstellung. Ja, sehr gut. Endlich. Sehr gut, ja. Genau. Ja, also es ist ganz cool. Also sie analysiert in dem Video auch noch die ganzen anderen weiblichen Charaktere. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn einen das interessiert. Das macht immer viel Spaß. Genau. Ja, ist eigentlich ganz cool, dann auch zu merken oder zu erkennen, was für eine Arbeit dahinter steckt und was sie sich da alles so dabei gedacht haben. Das ist eigentlich einfach genau. Ja, wir haben hier ein paar Klamotten für die Schauspieler und so weiter. Das hat ja auch alles ein bisschen Bedeutung. Also nicht so das 2000er Tag das, sondern schon auch so, du bist jetzt diese Clique und das ist der Tag und deswegen trägst du jetzt das und das. Und eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Ja, voll. Hast du noch was? Ja, so ganz kleine Sachen noch. Also es basiert auf einem Buch. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest. Das heißt Sachbuch. Ja. Sachbuch sogar. Das ist eigentlich so ein Elternratgeber, habe ich gelesen. Witzig. Also tatsächlich nur ein Sachbuch, wie man halt wie man seine Kinder am besten auf diese Highschool-Welt vorbereitet. Haben bestimmt die Eltern von Katie gelesen. Und ich habe dann gelesen, dass Tina Fey halt den Deal mit Paramount oder was auch immer gemacht hat. Und selber gar nicht wusste, dass das nur ein Elternratgeber ist. Ach so. Und als sie das dann bemerkt hat, hat sie übelst Schiss bekommen, dass sie das überhaupt hinbekommt, dieses Projekt in ein Drehbuch zu verwandeln. Ja. Aber ist ja augenscheinlich sehr, sehr gut gelungen, tatsächlich. Ja, das klingt auch nicht, also der Titel von dem Buch ist Queen Bees and Wannabes. Das klingt halt wirklich wie so ein Jugendbuchroman. Also. Ach so, nee, es ist aber wirklich, ist ein Sachbuch komplett ohne Narrativ. Sachbuch darüber, krass. Ja, da sind auch so Studien drin dann oder so, wissenschaftlich belegt. Keine Ahnung. Ah ja. Ja, funny, muss man mal lesen. Schon komplett überholt. Ja, da habe ich noch aufgeschrieben, dass der Vater ist der Schauspieler vom Hausmeister von Scrubs. Das fand ich auch sehr funny, den da irgendwie zu sehen. Und die Mutter kennt man auch irgendwo her, aber ich wusste jetzt nicht mehr, woher. Hat man mal gesehen, aber fällt es natürlich auch nicht ein. Das erste Nicht-Disney-Film von Lindsay Lohan gewesen. Ach, krass. Vorher waren es alles Disney-Produktionen, auch Freaky Friday scheinbar, Disney-Produktion gewesen. Ja, stimmt. Und dann habe ich noch da stehen, es gibt ja diese witzige Szene, wo die Mutter, die vor der schon gewarnt wird, dass sie irgendwie so gemachte Brüste hat, die nichts mehr spürt und die so knallhart sind und muss aufpassen. Und dann gibt es halt die Szene, wo der Hund da so in die Nippel beißt. Ja, und du denkst gar nicht mitbekommen. Und die kriegt es gar nicht mit und denkst du so, scheiße, das muss da wehtun. Da haben die scheinbar irgendwie so ein Online-Stand Cocktail-Wiener in diesen BH gemacht, damit der Hund da reinbeißt. Ach krass, okay, witzig. Und sich da so festbeißt. Das fand ich auch ganz lustig. Ja. Ja, Reginas Familie ist generell irgendwie ganz witzig. Also ihr Vater ist so in der einen Szene, wo sie ihre Halloween-Kostüm präsentiert, er ist so ganz verzweifelt, denkt sich so, Gott, was soll das? Ja, weil sie halt auch halb nackt ist so. Und ihre Schwester, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weil die sieht man an zwei Szenen, sie hat halt eine kleine Schwester, ich weiß nicht, ich schätze mal so 10, 11, 12 vielleicht. Ja, würde ich eher denken. Achso, ja, okay, kann auch sein. Und in beiden Szenen, wo man sie sieht, ist sie vom Fernseher. In einer Szene lernt sie einen Tanz zu My Milkshake, was ja auch irgendwie jetzt nicht gerade ein kindgemäßes, gerechtes Lied ist. Auch so ein sehr sexy Tanz. Und in einer anderen Szene sieht man sie irgendwie, wie sie, weiß ich nicht, Spring Break oder so sieht, wo eine Frau sie Oberteil hochzieht, man die Brüste sieht und sie macht das so vom Fernseher nach. Ja, schwierig. Also es ist halt wirklich keine Regel in dem Haus, wie auch die Mutter am Anfang sagt. I'm not a regular mom, I'm a cool mom. So, also es ist super witzig. Ja. Und dann gab es noch so ein paar andere iconic Szenen im Film, zum Beispiel wie Regina mit diesem zerschnittenen Oberteil rumläuft, wo genau an den BH-Stellen hat Janice Löcher reingeschnitten und sie sieht das so an, sodass man quasi den BH sieht, also in der Höhe von ihren Brüsten und geht dann einfach so ganz selbstbewusst so raus. Und am nächsten Tag tragen alle diesen Look. Das ist so gut. Ja. Also einfach dieses Selbstbewusstsein von ihr. Möchte ich auch gern haben. Und natürlich dieser Jingle Bell Rock Tanz, der ist ja absolut legendär. Der kommt auch in Ariana Grandes Musikvideo vor. Ah ja. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir hatten im Dezember mal, wollten wir den Weihnachtsfilm auf Netflix gucken. Und da gab es ja auch einen mit Lindsay Lohan. Und da hast du gesagt, ja, lass den mal gucken. Genau, da haben wir nur so eine Viertelstunde von gesehen. Aber in der Viertelstunde, die Szene habe ich mir nochmal angeguckt extra, weil ich mich daran erinnern konnte. Der Weihnachtsfilm heißt Falling for Christmas. Da hören die Radio, sie und eine der männlichen Hauptrollen. Und dann läuft das Lied. Und dann Lied, läuft Jingle Bell Rock. Und dann sagt die so, oh, ich liebe das Lied. Und dreht so lauter und singt so mit. Ja. Genau an der Stelle, wo the bright shine, it's the right shine, was sie auch im Film macht. Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass ich das noch so Jahre später so hindurchgezogen hat. Genau. Und dann, so ein paar Motive, die sich durch den Film durchziehen, ist einmal diese Raubtiervergleiche, die sie die ganze Zeit macht. Ja. Wo sie dann sagt, ja, da die Szene mitten in der Moor, genau. wo der Brunnen so als Wasserstelle für die Tiere oder in dem Fall die Menschen genau. oder wenn sie verglichen wird. Oder in der Cafeteria, wo nachdem Regina ihren Aaron geküsst hat, sie da sitzt und sagt, ja, sag doch mal, seine Haare so zurück sehen doch richtig gut aus, oder? Katie, sag das doch mal. Und dann irgendwie dann, so, in der Tierwelt würde man das so regeln. Und dann sieht man so, wie sich mit so Löwengeschrei so auf sie stürzt. Ja, und so. Genau. Und dann kämpfen die, also in ihren Gedanken halt. Aber, genau. Also es kommt auf jeden Fall öfters vor. Und auch diese Sachen mit dem Bus. Also es gibt so einen gelben Schulbus, der immer mit, weiß ich nicht, wie viele Sachen durch diese Straße rast. Ja, Und am Anfang wird sie fast von dem Bus überfahren. Ja, am ersten Schultag. Genau. Ne? Sie dreht sich so rum, schaut nicht, wird fast überfahren. Ja. Die Eltern so richtig geschockt. Ja. Dann sagt sie in einer Szene, das fand ich auch ganz cool, dass als sie Aaron Samuels das erste Mal sieht, dass der Mann sie gehittet hätte wie ein gelber Schulbus. Also auch nochmal diese Anspielung. Dann später wird Regina von diesem Bus überfahren, aber überlebt. Ja, angefahren auf jeden Fall. Genau. Also am Ende gibt es auch nochmal so eine Szene mit so den Junior Plastics, also so jungen Schülerinnen, die aussehen wie die normalen Plastics, die auch in Case Gedanken kurz überfahren werden von dem Bus. Und dann sagt sie aber so, ja, war nur ein Scherz. Also es ist irgendwie auch so ein Thema, das irgendwie kommt. Und was ich witzig fand, ist, dass der Spring Fling und diese Athletensache am selben Abend sind. Das hat mich ein bisschen an High School Musical erinnert. Weil im ersten Teil, da ist auch das Basketballturnier, das Vorsingen für das Musical und so ein Chemiewettbewerb alles am selben Abend. Die müssen irgendwie gucken, wie sie alles vereint kriegen. Okay, und so. Ist ein bisschen unrealistisch, oder? Ja, es ist halt extra so gelegt worden von Sharpay, damit sie die Rolle kriegt. Okay, großartiger Film. Naja. Genau. Aber ich finde es, wenn man das in dem Film dann so sieht, der Mathe-Athletenkurs und der Spring Fling Queen King Tanz. Das ist schon auch ein bisschen fies, weil die ja scheinbar davon ausgehen, dass die zum Mathe-Wettbewerb gehen, nicht daran teilnehmen würden. Ja, sie kommen so pünktlich zur Krönung. So. Ja, aber da ist ja alles schon vorbei. Genau, eigentlich. Also alles, was davor passiert sein könnte. Die Abstimmung zum Beispiel haben die ja gar nicht mitgemacht und so. Ja, ist schon ein bisschen unfair. Irgendwie. Ja, schon. Ja, aber auch wieder diese Highschool-Hierarchie-Sache. Ja, klar. Aber, ist schon krass. Schwierig. Genau, also meine Schwester hat den mit mir geguckt, habe ich ja schon gesagt. Und dann meinte sie am Ende, sie fand ihn sehr flach, aber an sich ganz gut. Sie fand auch ein bisschen an manchen Stellen, dass er vielleicht so ein bisschen rassistisch, sexistisch ist. Also ja, schon auch. Ja. Genau, wollte ich mal fragen, was du davon denkst. Ja, würde ich schon auch sehen, gerade mit diesen, diesen nerdy Asians und so weiter, wieder die dargestellt werden. Und also, dass der Anführer von den Athleten halt auch eher einen asiatischen Touch hat. Ja. Na, ich glaube, ich habe auch gelesen gehabt, dass der eigentlich tatsächlich Südkoreaner sein sollte. Also in erster Fassung bei IMDb, oder was? Ja, laut Drehbuch oder so war es so geplant, dass er halt... Ah ja. Ja, ist schon ein bisschen... Ja, und auch irgendwie die Szene am Anfang, wo Katie in den Speisesaal kommt und eben den Tisch sieht, wo halt irgendwie auch alle schwarzen Schüler an einem Tisch sitzen. Und dann geht sie so hin und begrüßt sie mit Jumbo. Ich weiß nicht, vielleicht in irgendeiner der afrikanischen Sprachen heißt das vielleicht Hallo. Ja. Aber es ist ja auch nicht jede afrikanische Sprache die gleiche. So. Ja, genau. Ist also vielleicht ein bisschen schwierig. Halt, ne? Und sie sagt auch immer, sie war in Afrika. Als ob das so ein Land wäre, aber es ist ja ein ganzer Kontinent. Das ist halt, bisschen schwierig. Aber ich fand den Film recht unterhaltsam. Für mich war es auch nur der Anspruch, dass er unterhaltsam sein muss. Es hat er auch von 2004. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass ich den schon gesehen habe. Ich ging davon aus, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Aber als wir den geguckt hatten, in der Szene dann, wo sie die Homeparty hat und dann rauskommt, weil es halt Stress gab, und dann von Janice und Damien beleidigt wird und so weiter. Die sitzen ja dann im Auto und sie hängt so aus dem Fenster raus und so. Das kam mir dann bekannt vor und dann war mir klar, okay, irgendwann hast du den schon mal gesehen, halt schon sehr lange her, aber das wusste ich, dass du schon mal schon der alte geschaut hast. Fast 20 Jahre. Ja. Ja. Aber du fandst ihn gut, oder? Nee, ich fand ihn sehr, sehr gut, ja. Also sehr, sehr gut, aber auf jeden Fall gut. Kein Gangster. Und unterhaltsam, kann man durchaus gucken. Es ist schon witzig gemacht. Ja. Na, schön. Auch von der Thematik her ist das ja auch jetzt nicht unbedeutsam, was da thematisiert wird halt. Deswegen hat er schon seine Berechtigung. Ich finde auch, irgendwo habe ich gelesen gehabt, dass einer der Darsteller eine Zeit lang in München gewohnt hat. Ah, krass. Ja, ein paar Jahre später, nachdem der Film gedreht wurde. Und der wusste gar nicht, also ich weiß jetzt nicht, welches Standing der Film in Amerika selber hat, aber scheinbar ja auch ein bisschen höheres. Und er war dann überrascht, dass der in Deutschland auch so ein extremes Fan-Following hat. Ja, absolut. Es sind da erstmal bewusst geworden, wie groß in Anführungsstrichen der Film ist. Also ich glaube, jeder... Tatsächlich auch jetzt Jahre später noch. Ja, ich glaube, wirklich so viele Menschen zwischen, ich schätze mal, 20 35 und 35 Jahren oder so, also vor allem wahrscheinlich Mädels oder Frauen, haben diesen Film gesehen. Also, ja. Aber freut mich, dass er dir gefallen hat. Weil ich dachte mir, war vielleicht mal was anderes für einen Podcast. Gerne anschauen. Aktuell gibt es ihn bei Prime zum Leihen oder Kaufen. Also, wer da Lust drauf hat. Und ich glaube, kostenlos bei Paramount Plus. Also, wenn man da wer Paramount Plus hat oder sich eine Woche Testabo machen möchte, wie Alex, um iCarly zu schauen, der kann lohnt sich auch. Gern zwischen zwei, drei Folgen auch mal Mean Girls schauen, natürlich. Genau. So. Ich glaube, wir sind durch. Mhm. Ich hoffe, wir haben alles erwähnt, so rum. Gut, dann kommen wir mal zu unserer heiß ersehnten Kategorie Nice oder Scheiß. Ich bin sehr gespannt. Ja, da ich weiß, dass du Romcoms liebst, habe ich mir mal 10 rausgeschrieben. Okay. Ich weiß nicht, ob du alle kennst, natürlich, aber... Sehen wir dann. Das sehen wir ja gleich und dann kannst du mal so sagen, Daumen hoch, Daumen runter, nice, scheiß. Nice, ich bin gespannt. Scheißer, nice. Ja. Und beim ersten weiß ich es, glaube ich schon, 10 Dinge, die ich an dir hasse. Habe ich natürlich gesehen. Richtig nicer Scheiß. Also, Heath Ledger, liebe ihn. du hattest ja letzte Folge schon mit Jonas über Julia Stiles geredet und das... Mhm. Dich ihr Gesicht ein bisschen nervt, das kann ich sehr verstehen. Ich finde auch ihre Rolle sehr anstrengend, den Szenen, die ich an ihr hasse. Sie hat auch so ein bisschen wie Janice, so dieses, ja, ich bin nicht wie andere Mädchen mäßige, aber Heath Ledger, oh, er haut einfach alles raus. Obwohl er da singt, oh, ganz, ganz toll. Stimmt, in diesem Stadion, sehe ich es jetzt mal. Ja, genau. Wo er die Treppen runterkommt mit dem Mikrofon. Das ist so süß. Nee, der ist so toll, der Film. Ja. Zweite wäre Schokolar. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich glaube nicht. Mit Johnny Depp und... Oh, Nee. Okay. Wolltest du sagen, Kurt Russell? Nein, also. Nicht Kurt Russell, aber er spielt die zweite. Ich kann mal googeln. Schokolar, aber ich glaube, ich kenne ihn nicht. Nicht. Ein kleiner Biss genügt, ist da der Untertitel, sehe ich gerade. Ja, mit Juliette Binoche. Okay. Ah ja. Nee, den kenne ich tatsächlich leider nicht. Ach, ich habe aber von dem gehört mal. Ja, ich habe damals, also früher gab es ja immer samstags oder sonntags, ich weiß gar nicht mehr, auf ProSieben, so gegen mittags, gab es da so ein Kinomagazin, so eine Stunde, halbe Stunde irgendwie, und haben die Neustarts immer vorgestellt, das habe ich immer geguckt als Kind, und ich kann mich entsinnen, wie der halt vorgestellt wurde, wirkte ganz, auch damals auf mich schon ganz witzig gemacht, also er ist scheinbar, spielt in so einer französischen kleinen Dorf. Ja. Sie ist so Schokolatier-Frau. Okay. Schokolatier-Frau. Und er kommt da halt in dieses Dorf rein und die verlieben sich, etc. Kennt man ja. Klassiker. Ja, süß. So. Ja. Also ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, der ist ganz... Aus dem Jahr 2000, also auch schon was älter. Ja. Ich glaube, der ist schon sehenswert. Mal gucken. Bridget Jones... Oh, liebe ich. Nicer Scheiß. Also der erste ist so geil. Der zweite ist auch noch ganz gut, fand ich. Der dritte ist ja dann mit Patrick Dempsey, glaube ich, statt Hugh Grant. Aber trotzdem noch mit Colin Firth. Ich finde der Colin Firth ganz toll. Genau, fand ich jetzt nicht mehr so toll. Das müsste doch Bridget Jones Baby, glaube ich, sein, der dritte. Ja. Mhm. Aber der erste, den könnte ich auch immer wieder schauen. Den finde ich so, so toll. Ich mag zwar René Zellweger, spricht man sie so aus? Ja. Finde ich eigentlich nicht so cool. Also ich finde die furchtbar. Ich finde die sehr unsympathisch. Die hat auch irgendwie so ein ganz komisches Gesicht bei Bridget Jones ganz oft. Also wer das Gesicht schon nicht mochte, wird das operierte hassen. Das ist krass auch, ja. Das ist wirklich krass, wie die das gemacht hat mittlerweile. Aber gut. Sie soll ja ganz gut in diesem einen Film sein über... Die hat doch einen Oscar gewonnen sogar, letztes Jahr oder so. Wen war das denn? Die hat einen Oscar gewonnen, ja. Glaube ich dir nicht. Doch, ich guck nach schnell. Auf jeden Fall Bridget Jones fand ich großartig und spielt ja auch in England. Natürlich. Und das ist ja immer, immer stark. Die hat sogar 2 Oscars gewonnen, sehe ich gerade. Für? In ihrem Leben. Ich glaube sogar. Für Bridget Jones, Moment. Oscar. Ah, nee. Beste Nebendarstellerin in Unterwegs nach Cold Mountain. Genau, und beste Hauptdarstellerin in Judy. Und da spielt sie ja Judy Garland. Das ist so ein Biopic über Judy Garland. Und das war 2020 oder so. Ja, okay. Ja. Von daher muss sie ja anscheinend da gut gewesen sein. Ich weiß nicht, habe ich noch nicht gesehen. Ach, von Oscars halte ich eh nichts, jetzt ist es raus. Das ist kein Geheimnis. Die Hochzeit meines besten Freundes. Oh, der ist toll. Ja, nice. Der ist schon cool. Der ist schon Julia cool. Roberts. Ja. Genau. Und wie heißt der? Blabla. McDermott, keine Ahnung, wie der. Der Schauspieler von der männlichen Hauptrolle. Dermot Mulroney. Ah, ja. Genau. Der ist nicht so bekannt. Irgendwo erkennt man den noch. Aber. Den mag ich ganz gern. Ich mag Julia Roberts auch sehr gern. Deswegen. Ja. Der war ganz süß. Doch, schon nice. Ah, ja. E-Mail für dich. Den habe ich nicht gesehen, glaube ich. Oh, okay, krass. Ist es nicht so eine Neuauflage von... Nee, das ist mit... wie Neuauflage? Oder gab es davon eine Neuauflage? Mit eurem geliebten Tom Hanks und Meg Ryan. Unser geliebten Tom Hanks. Genau, ja. Neuverfilmung von dem Film Rendezvous nach Ladenschluss. Das kenne ich nicht. Und ich glaube, es gab nochmal eine neuere Auflage davon... Mit irgendwas anderem, mit so Apps oder so, dann halt so eine komische Kacke. Okay. Den habe ich leider nicht gesehen. Okay, Schlaflos in Seattle. Den habe ich gesehen, den fand ich nicht so gut. Der war... Kannst du ruhig scheiß sagen, naja, ich fand nicht Format da. Ich weiß, ich fand ihn nicht scheiß, eher scheiß als nice, würde ich sagen. Okay. Hat mal irgendwie ein bisschen sehr doll so kitschig und ja. Okay. Weiß nicht, fand ich nicht so gut. Aber Tom Hanks, natürlich toll. Okay. Pretty Woman. Oh, der ist süß, den mochte ich. Aber es ist nicht der beste. Also ich würde sagen, nice, mittel nice, okay. Ja, doch. High Fidelity. Das ist so ewig her, dass ich den gesehen habe. Der ist ja an sich auch nicht so richtig Rom-Com-mäßig, ne? Der ist ja schon eher Komödie mit romantischen Einschlägen vielleicht. Ist auch romantisch, wenn er hier das Mixtape und so macht. Ja, das stimmt. Muss ich nochmal schauen. Erinnere ich mich nicht mehr genau dran. Ich glaube, ich fand den ganz gut. Also schon nice, aber... Na gut. Mal sehen. Notting Hill. Ja, der ist süß. Da war ich schon mal beim Bookshop in London. der ist nice. Doch, auch sehr kitschig, aber also wirklich sehr kitschig. Aber Hugh Grant spielt mit. Und so, und Julia Roberts ja auch wieder. Und es ist in London, Notting Hill ist wirklich schön dort. der ist schon nice. Und der ist halt auch, der ist auch sehr kult, ne? Also, Nice. Ja, letzte Harry und Sally. Das ist super witzig. Da habe ich mit meinem Papa geguckt das erste Mal. Und ich war auch in so einem Alter, wo man sich noch ein bisschen schämt für Dinge. Da ist dann diese legendäre Orgasmus-Szene in diesem Diner oder so ist. Das war so unangenehm. Aber ich fand den super gut, den Film. Also sehr nice. Weil er so ein bisschen realistischer, also war auch nicht so auf Knopfdruck, bam, ihr verliebt euch jetzt, sondern... Ja. Auch dieses Freunde-Thema ja auch sehr stark im Vordergrund war und so. Das dauert ja Jahre bei denen. Eben, genau. Und mal hin, her, etc. Ja, also ein bisschen realistischer. Hm. Deswegen mochte ich den sehr, sehr gerne. Ja, okay. Sehr nice. Ja, damit wären wir durch. Cool, gute Filme rausgesucht. Ja, danke. War schön mit dir. Fand ich auch. Hat Spaß gemacht, guter Film, den wir da besprochen haben. Wie gesagt, auf Prime zum Leihen kaufen oder Paramount. Wer das hat, darf da gern mal reinschauen. Klare Empfehlung von uns, würde ich hier sagen. Auf jeden Fall. 11 von 10. Genau, 11 von 10. Hoffentlich auch denkt ihr über den Podcast so. Denn lasst uns gern Abos mit Glocke, glaube ich, gibt es mittlerweile bei Spotify. Ja. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter. Lasst uns gern positives wie negatives Feedback da, damit wir uns auch verbessern können. Und das nicht weiterhin vielleicht irgendwas euch ein Dorn im Auge steckt. Jetzt rede ich Quatsch. Man kennt's. Okay. Ja, wie gesagt, gern Feedback da lassen, gern Sprachnachrichten schicken, ganz wichtig. Oh ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Mhm. Danke, also dass ich da sein durfte, lieber. Ich höre irgendjemanden gern. Genau. Ich höre irgendjemanden in 2 Wochen. Bin gespannt auf den nächsten Gast. Ja, genau. Mal schauen, wer es da reinschafft in die Auswahl. Heiß begehrt. Der Platz. Genau. Dann sanfte Grüße an euch hier draußen. Sanfte Grüße. Sanfte Grüße dir, Eva. Man sieht sich, man hört sich. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, einfach nur Stopp drücken und dann hört's auf. Ja, ja. Okay, sick. Zack. Dankeschön für die Möglichkeit, auch am Ende des Podcasts nochmal zu Wort zu kommen und nicht immer nur am Anfang. Und ja, dieses Mal auch mit einem meiner Lieblingsfilme, Filmreihen, wenn man jetzt Klassiker natürlich wie Herr der Ringe und Star Wars und sowas weglässt, ist es bei mir auch Old But Good, die Oceans-Reihe, Oceans 11. Ich mag Teil 1, 2, 3 sehr, sehr gerne. Das sind Filme, die kann ich mir immer wieder anschauen und auch 5-mal hintereinander. Und ich liebe es, diese Filme einfach nebenher laufen zu lassen. Man entdeckt immer noch Kleinigkeiten. Es gibt ganz viel spannende Sachen irgendwie in diesem Film, wenn man sich dazu beliest. Der Film ist aus dem Jahre 2001, der Ocean Elevens, und ist tatsächlich auch nur eine Neuverfilmung, was ich auch nicht wusste, von dem Film Frankie und seine Spießgesellen. Ja, und total toller Heist-Movie. Heist-Filme machen Spaß, sind toll, lustig, Krimi-Komödien. Und wenn man genau drauf achtet, Brad Pitt ist in jeder Szene. Fun Fact, den wahrscheinlich die meisten kennen, aber in jeder Szene in diesem Film, wenn er on camera ist, ist Brad Pitt. Das wäre so. Schaut euch mal wieder diesen Film an. Es lohnt sich immer wieder, finde ich. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Und ja, Dankeschön.